Les Reed, Man of Action. Mit dieser Musik begannen die Programme von Radio Nordsee International. Sendeschiff Mebo 2, auch auf dem Gebiet der DDR zu empfangen. Dem von den Schweizern Erwin Meister und Edwil Bollier gegründeten Sender wurde vorgeworfen, nach Sendeschluss im Auftrag des MFS der DDR verschlüsselte Botschaften zu übermitteln. Er sendete auf Kurzwelle, Mittelwelle und auch auf UKW. Vom Den Haag-nahen Strand Sreveningen waren die Schiffe zu sehen. Von dort meldet sich jetzt unser holländischer Kollege Victor Alders, der Piratenradiosendung auf DDR 1, Radio Nordsee International. Gute Unterhaltung mit Victor Alders. Solo noi, mi dicevi che non vuoi. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un italiano vero. Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un italiano vero. Perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero. Passano gli anni fra le paure e gli affanni e ti ritrovi già vent'anni. moda, la pubblicità ci frega e poi ci veste tutti uguali. Figli della televisione, che violenza senza miti e ideali. Figli dei potenti, belli, giusti e intelligenti, che non sprecano sudore. Figli della povera gente, con la speranza di un futuro migliore. Intanto volano gli anni, fra i sogni e gli affanni, e ti risvegli già a trent'anni, e un figlio nascerà, nascerà, di colpo la tua vita cambierà, l'aiuterai nel suo confuso cammino, ma non potrai cambiare il suo destino. E poi da grande si innamorerà, camminerà da solo la sua storia e chiede a Dio soltanto un po' di gloria. Figli della guerra, case e chiese giù per terra, tetto fatto di stelle. Figli russi americani, col potere fra le mani, rischiamo tutti la pelle. Bianchi e neri tutti in fila per un secolo migliore. Figli della pace, dai cantata a piena voce una canzone con il cuore. E intanto volano gli anni, fra le promesse e gli inganni, e ti risvegli già a trent'anni, e un figlio nascerà, nascerà. La tua vita cambierà, l'aiuterai nel suo confuso cammino, ma non potrai cambiare il suo destino. Crescerà, crescerà, e poi da grande si innamorerà, camminerà da solo la sua storia e chiedi a Dio soltanto. Jürgen Eger auf DDR 1. Wir sind gleich zurück. DDR 1. Ist das schon an? Test. Test. Teste die Beste. Linke, überregionale Tageszeitung. Junge Welt. Jetzt 3 Wochen gratis lesen. Endet automatisch. JungeWelt.de. Hi, ich bin Redward von Dörnberg und schon seit einiger Zeit ein Fan von DDR 1. Heute möchte ich Ihnen einen neuen Musikempfehlungsdienst vorstellen. Er hilft dabei, ähnliche Stücke zu finden. Dabei lernt er von seinen Benutzern. Und das macht ihn dadurch einzigartig. Schauen Sie doch gleich einmal vorbei. Einfach mal im Browser eingeben. DittoTown. D-I-T-T-O. Town. Ditto Town. Jetzt an deinem Kiosk. Tageszeitung Junge Welt. Geweint, wir streiten uns auf Teufel komm raus. Versöhnt, wir lagen uns in den Armen. Oh, oh, oh. Extreme gehen bei uns ein und aus. Geschworen auf Ewigkeit, ich und du. Erfroren, du provozierst und ich schau zu. Gehasst, ich war vor Eifersucht rasend. Oh, oh, oh. Extreme, was hab ich dich verflucht? In der Stille der Nacht zerreißt der Schmerz in mir fast meine Seele. Ich will Vergeltung liefern und meine Wut schnürt wie ein Strick meine Kehle. Doch da sind auch noch Gefühle, die mich durchfahren wie Züge hin und her. Extreme, und trotzdem lieb ich dich. Nein, enttäuscht, wenn du mir sagst, geh allein. Verloren, verletzte Eitelkeiten, du und ich, Extreme, und trotzdem lieb ich dich. Und in der Stille der Nacht lass ich die Zeit mit dir Revue passieren. Auch ich hab viel falsch gemacht und werde dich so wie du bist akzeptieren. Du bist und bleibst meine Seele, mit der ich sterbe und lebe. Deshalb lieb ich dich. Alles wird immer extremer. Ich spiele die Musik dazu, Ronald Geiser. This is your favorite station for the most oldies. Wonderful R&I. Wonderful R&I. R&I. Radio Nazi. Oldies. Oldies. Fire. Go floor. Summertime. It's summertime. Summertime. R&I. R&I. Summer of 2009 will be hot on Swingin' Radio North Sea. Solo éxitos y más música. You don't look like in your photo. You're prettier than now. I kinda wish that you said so. Would have put in more effort. You call me, 'cause I know I won't let you down. And I hope you believe, believe I'll be here for you, here for you. Look alive and come with me. You're to die for every day. Drag your heart at midnight to dance and headlights and making out in the rain. Look alive and come with me. You're to die for every day. When I think about you, the world go, let's blow, let's do it over again. Look. Beide Lieder sind unser Freund Dieter Dehm. Sah Blut an Hütten, sah Frauen bitten. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Den kleinen Luca, der ist 14 Jahre war. Ich hab zu lang nur zugesehen. Den kleinen Luca, der 14 Jahre war. Ich hab zu lang nur zugesehen. Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato. E ho trovato l'invasor. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. O partigiano, se io muoio, partigiano, da partigiano. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Es war so warm hier an deinem Arm hier. Da draußen werd ich bald schon frieren. Es war so warm hier an deinem Arm hier. Da draußen werd ich bald schon frieren. Ihr in den Bergen. Ich zu euch. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Was kein Kommando und kein Befehl kann, ich werd heute Partisan. Was kein Kommando und kein Befehl kann, ich werd heute Partisan. Oh, ich am Dorfplatz mal tot herumlieg. Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Dann sagt der Priester statt langer Predigt, nie mehr Faschismus, nie mehr Krieg. Dann sagt der Priester statt langer Predigt, nie mehr Faschismus, nie mehr Krieg. Nur noch den Kuss hier, kommt einer nach mir. Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Dem wünsch ich Zeiten, wo man so eine wie dich nicht mehr verlassen muss. Dem wünsch ich Zeiten, wo man so eine wie dich nicht mehr verlassen muss. Es ist Sonnabend und am Telefon begrüße ich aus Rostov am Don, Alexander, sei gegrüßt. Hallo, привет. Rostov am Don war ja für einen Tag in der Regierungsgewalt von Jewgeni Prigozhin. Nun hat es ihn erwischt. Dein Kommentar dazu? Na ja, eigentlich sein Tod war ziemlich unerwartet, teilweise. Es passierte plötzlich, aber es gab bestimmte Zweifel, ob er wirklich gestorben ist oder nicht. Er war zu seiner Lebzeit ein solcher Mensch, dass es eine Reihe von Gründen zum Zweifel gab. Ich meine, dass nach dem Putschversuch sein Büro in St. Petersburg durchsucht wurde und mehrere Pässe mit seinen Fotos gefunden wurden. Und darüber hinaus hatte er einigen Medienberichten zufolge solche Dokumentardoubles. Das heißt, es gab einen Mann, der am selben Tag wie er geboren wurde. Und im Jahr 2020 änderte er seinen Nachnamen und Vornamen in Jewgeni Prigozhin auch. Und angeblich war er irgendwie mit dem echten Prigozhin verbunden. Und im Allgemeinen werde ich nicht überraschen, ob er gestorben ist oder das alles nur inszeniert hatte. Das entspricht ja im Prinzip auch der offiziellen Darstellung. Wir wissen von allem nichts und es kann sein, dass er jetzt eine Perücke aufhat, eine große Mütze und vielleicht einen Schnauzbart und mit Begeisterung die kleine Audiodatei hört. Heute wollen wir sprechen über kritische Künstler. Heute geht es vor allem um einen Ausdruckskünstler, aber auch um die Pussy Riots. Wir haben sie gerade schon gehört. Was kannst du zu denen sagen? Die sind ja im Westen sehr bekannt. Wir wollen über solche dissidenten Aktivisten heute sprechen. Diese Leute, die politische Proteste machen und sie nennen es Kunst. Und das berühmteste Beispiel von ihnen ist natürlich Pussy Riot. Und kurz gesagt, sie haben in einer großen Kirche in Moskau getanzt und ein Lied gesungen, wofür sie angeklagt wurden. Und die westlichen Medien haben damals ihnen sehr unterstützt. Aber damals war es schon bekannt, dass einige Mitglieder dieser Gruppe in einem der Säle des Moskauer Biologischen Museums eine echte Orgie veranstaltet hatten. Diese Nadezhda Talakonnikova zum Beispiel. Ich meine, sie wurden wegen grober Störung der öffentlichen Ordnung verurteilt. Und in gewissem Maße haben sie diese wirklich getan, so würde ich sagen. Da stimme ich dir zu und bin damit öffentlich auch ausgerutscht auf dem Parkett in Deutschland. Beim Radiotag war das so ungefähr um die Zeit, da waren die auch ein Thema und man nutzte das, um den bösen Putin zu verurteilen, den KGB-Mann, der sie alle einsperrt. Und ich habe mich damals zu Wort gemeldet und habe schon auch gesagt, die Mädels haben dann in einer wirklichen Kirche randaliert, hätten die eine Satire gemacht und zum Beispiel eine Kirche nachgebaut für ein YouTube-Video, dann wäre das eventuell was anderes gewesen. Und ja, diesen anderen Skandal, diese Orgie, da kann ich mich auch erinnern. Und ich meine oder habe damals auch gesagt, also wenn du in den Kölner Dom zum Beispiel gehst und scheißt dort hinter den Altar, dann passiert dir im Prinzip in Deutschland dasselbe wie mit den Pussy Riots in Russland. Ich weiß, dass ich damals auf wenig Gegenliebe gestoßen bin mit der Meinung, aber ich vertrete sie heute und du hast sie im Prinzip auch so eingeordnet. Und man muss natürlich auch sagen, bei den Pussy Riots waren immer sehr viele westliche Gelder im Spiel. Sie hatten dann auch in den USA, wenn ich richtig informiert bin, einen Plattenvertrag. Ich habe über die Promotion auch einige Singles geschickt bekommen, die aber alle Talentlosigkeit zum Ausdruck gebracht haben und auch keine kommerziellen Erfolge waren. Also mit der Politik Kultur zu machen, ist nicht immer so einfach. Wir wollen uns heute aber zentriert um einen anderen Künstler bemühen, den du ausgewählt hast. Ja, und ich bitte dich jetzt mal, uns diesen Künstler vorzustellen. Ich habe ihn noch nicht gekannt. Ich wollte auch ein bisschen über Peter Pawlenski erzählen. Und er wurde eigentlich gleich nach Pussy Riot berühmt, weil er sehr unterstützte. Er näherte sich den Mund mit grobem Faden zu und stellte sich mit einem Plakat irgendwo im Zentrum von Moskau auf. So unterstützte er damals Pussy Riot. Das war nicht einziges, was er machte, und auch bei seinen nächsten Protestaktionen wickelte er sich nackt in Stacheldraht und legte sich auf den Boden vor dem Polizeigebäude, glaube ich. Dann saß er auf der Irrenanstalt Mauerschnitt, sich ein Stückchen Ohr ab und nagelte Teile seines Körpers an die Pflastersteine auf dem Roten Platz in Moskau. Also alle Aktionen, die er machte, hatten etwas zu tun mit seinen Körper zu beschädigen. Und ich würde sagen, dass diese liberale Künstler, diese Journalisten und Regisseuren unterstützten ihn sehr und sie sagten, dass es ist eine wirkliche Kunst. Das Letzte, was er tat, war die Tür des FSB-Gebäudes in der Lubjanka in Brand zu setzen. Dort gab es so eine massive Holztür und kurz danach verließ er Russland, weil gegen ihn eine private Anklage wegen angeblicher Gewalt vorlag. Und außerdem diese Zeit unterstützte er die Ukraine seit 2014, glaube ich, aber er wurde nicht verfolgt wegen dieses Grund. Ja, wahrscheinlich ist es auch gut, in Paris zu sitzen und von dort aus sich zu Russland zu Wort zu melden. Ich vertiefe mal ganz kurz deine Aussagen zu seiner Kunst, wie die eingeordnet wird. Du hast es richtig gesagt, sie beinhalten oft Nacktheit und Selbstverstümmelung. Das lehnt ein bisschen an den Wiener Aktionismus an. Er hat sich zum Beispiel auch mal die Lippen zugenäht. Du hast ja auch gesagt, sich auf einen Irrenanstalt gesetzt. Manch einer wird wahrscheinlich sagen, er gehört da rein. Aber nun, wie gesagt, Peter Pawlenski, das ist halt Kunst. Aber mehr von dir. Ja, in Russland eigentlich erkannten Psychiater ihn als geistig gesund an immer. Aber später zog er nach Frankreich und dort war er auch nicht ruhig. Und französische Psychiater hatten Zweifel eigentlich. Das ist interessant. Ja, also in Frankreich bekam er ein politisches Asyl und er zündete die Fenster der französischen Zentralbank an. Und das Komische daran ist, dass er im totalitären Russland nur eine Geldstrafe und eine Forderung zur Wiedergutmachung des Schadens wegen Brandstiftung erhält, die er eigentlich nicht bezahlt hat. Und in Frankreich hat er fast ein Jahr lang im Gefängnis verbracht und schließlich zu 3 Jahren auf Bewährung verurteilt wurde. Aber das war ihm auch nicht genug. Mitten im politischen Kampf um das Amt des Bürgermeisters von Paris veröffentlichte er kompromittierte erotische Videos von einem der Kandidaten. Und es gab einen Skandal und Frankreich wieder versuchte ihm die Liebe zu Frankreich beizubringen. Und es muss ihnen gelungen sein, denn seitdem hat man nicht so viel von ihm gehört. Seitdem knabbert er wahrscheinlich demütig am Baguette. Ich meine, dass ein Gemälde oder ein Film oder eine Theateraufführung kann man schließlich viele Male sehen und wiederholen, während diese Aktionen nur ein einmaliges Produkt sind. Wir diskutieren über diese Aktionen sogar jetzt, aber ist es wirklich ein Kunst? Ich bin mir nicht sicher, leider. Da bin ich sehr dankbar, dass du das erzählst, weil es führt uns zu dem Kunstbegriff, den wir in der DDR auch sehr diskutiert haben und ich bin ganz, ganz sicher auch in der Sowjetunion. Es ist interessant, dass er seine Kritik nicht auf eine Seite beschränkte, sondern egal wo er war, letztlich angeeckt ist mit seinen Sachen. Das kann man vielleicht auch so verstehen, dass die Gesellschaften sich doch mehr ähneln. Mir fällt abschließend, und da werden wir jetzt auch noch ein bisschen Musik hören, eine Band ein aus Jugoslawien. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Laibach, und sie hatten in den 80er Jahren bereits Musik gemacht. Sie sind dort mit Uniformen aufgetreten, die so ein bisschen an das Dritte Reich erinnert haben, hatten einen englischen Plattenvertrag, den haben sie heute noch, und sie wurden damals auch so ein bisschen herbeigerührt, dass sie den Totalitarismus in den sozialistischen Ländern kritisieren. Und dann ein paar Jahre später in den 90er Jahren brachten sie ein Album raus oder eine Single, die bei MTV auch oft gelaufen ist, Das Spiel ist aus, und traten weiter mit ihren Uniformen auf bis heute. Also sie sind weiter kritisch geblieben und beobachten eben die Veränderungen der Gesellschaft auch im Westen hin zu totalitären. Mittlerweile ist es die einzige große Westband gewesen, die in Nordkorea aufgetreten ist, auch dort Videos aufgenommen haben. Also Laibach kann ich sehr empfehlen, ist eigentlich auch so eine Band, die egal wo sie war, bestimmte Dinge kritisch gesehen hat. Ja, eigentlich, ich habe nicht nie über sie gehört, aber das klingt sehr interessant. Wir werden sie jetzt spielen, Laibach, und ich bedanke mich bei Alexander aus Rostov am Don. Ja, gerne, tschüss. Der letzte Laibach, so long farewell. So long farewell, auf Wiedersehen, adieu, adieu. Ein Deutscher sein, ein Deutscher. Nach Heiner Müller, ich will ein Deutscher sein, Laibach. Na dann kommt. Uns ist Platz für alle. Sehr spannend das heutige Thema. Alexander aus Rostov am Don. Nächste Woche hat er übrigens Fernsehdienst. Er soll sich eine Woche lang BRICS-TV anschauen. Das gibt es seit vielen Jahren. Kennt in Deutschland keiner. Sendet in vielen Sprachen. Wird jetzt vielleicht wichtiger. Die kleine Audiodatei. Sonnabend, 26. August 2023. Bleiben wir gleich bei BRICS. Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat China und Afrika aufgefordert, sich gemeinsam zu modernisieren. Das erklärte er am Donnerstag in einer Grundsatzrede auf dem China-Afrika-Gipfeldialog in Johannesburg. China sei bereit, eine Initiative zur Unterstützung der Industrialisierung Afrikas ins Leben zu rufen. Mittlerweile ist Xi Jinping wieder nach China zurückgekehrt. In Johannesburg traf er auch Narendra Modi, den Inder, und ein weiteres Mal forderte er eine baldige Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine. Das Handelsblatt berichtet Botschafterausweisungen in Niger. Diese haben sich offenbar als falsch erwiesen. Entsprechende veröffentlichte Meldungen entfernte die Nachrichtenagentur AFP. Tja, wo kamen die denn her? Gleiche Quelle Handelsblatt, einen merkwürdigen Ton von unserer Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Wir wollen gemeinsam mit den Ländern auf der Welt kooperieren. Das gelte auch, wenn man andere Ansichten habe. Sie hat sich für eine Zusammenarbeit auch mit den neuen Mitgliedern der Gruppe wichtiger Schwellenländer ausgesprochen. Sie überraschte mich ja schon mit der Überraschung, die Sanktionen wirken nicht. Sollte sie beginnen, ihre eigene Politik zu durchschauen? Lasst uns dieses Europa gemeinsam verenden, liebe Freundinnen und Freunde. Lasst uns zu den schönen Themen kommen, dem Schlager. Die Anti-Roland-Kaiser-Kampagne geht weiter. Der Express berichtet, Kaiser will nie wieder mit Schlagerstar Maite Kelly singen. Er stellt klar, einen neuen Song wird es nicht geben. Ich denke aber von Maite, warum hast du nicht Ja gesagt? Ich meine aber auch, Maite Kelly ist für einen Mann einfach zu viel. Die Tagesschau berichtet, mit einer Anzeige in einer Londoner Lokalzeitung haben die Rolling Stones Spekulationen über ein neues Album angeheizt. Das wäre ihr erstes mit eigenen Songs seit A Bigger Bang von 2005. Ganz interessant, ich habe die Stones-Platten alle als CD, außer A Bigger Bang. Das habe ich als Vinyl. Übrigens, auf A Bigger Bang spielte Mick Jagger schon die Schlagzeugspuren ein. Charlie Watts war damals krank, jetzt ist er ja tot. I've been selling my soul. Für weitere Schlagzeilen sorgt der Titel Richmond, North of Richmond von Oliver Anthony. Er stürmte die US-amerikanischen Charts. Jetzt distanziert sich der Sänger von den Republikanern, berichtet Springers Welt. In einem YouTube-Video erklärte er, es ist ärgerlich, wenn bestimmte Musiker und Politiker so tun, als wären wir Kumpel und als würden wir denselben Kampf führen, als würden wir versuchen, dieselbe Botschaft zu vermitteln. Zu diesem Thema kommen wir gleich lokal. Der Berliner Kurier berichtet, Insider packen aus, hat Tom Cruise keinen Bock mehr auf Scientology. Er distanziere sich und wohl seine Tochter. Cruise befände sich in einer spirituellen Krise. Lieber Tom, ich empfehle das kommunistische Manifest. Aber dazu kommen wir gleich. Zuvor noch eine richtig schöne Meldung. Kommt von T-Online rein. In einer Freizeiteinrichtung für Kinder in Dresden hat offenbar ein Mann einen Esel sexuell missbraucht. Eine schöne Meldung, ich hoffe für beide Beteiligte. Wir sind in Sachsen, liebe Freunde. Im Zentrum von Dresden soll eine neue Moschee entstehen. Es gibt Proteste. Gegen die Proteste ruft die Dresdner Frauenkirche auf. Ich lasse rufen. Bleiben wir lokal. Mecklenburg-Vorpommern, der Nordkurier, wegen LNG, ein Kaffee auf Rügen, will nicht wie der Grünen-Minister Habeck heißen. Der Laden wird umbenannt. Das frühere Kaffee Habecks heißt jetzt Kostbar. Die Gastronomin erklärt, die Natur muss erhalten bleiben, die Insel lebt vom Tourismus und dann macht man sowas. Klare Interessenvertretung. Drama bei Rostock. Beim Versuch einer Reparatur verklemmt sich ein 25-Jähriger in einem Mähdrescher. Bild berichtet und lässt Professor Dr. Clemens Schaffmeier zu Wort kommen. Nachdem der Hubschrauberarzt festgestellt hat, dass und die Feuerwehr, dass es keine Möglichkeit gibt, hat der Hubschrauberarzt entschieden, dass wir, um das Leben dieses Jungen zu retten, hier eine notfallmäßige Amputation durchführen. Der Junge wäre sonst gestorben. In Mecklenburg-Vorpommern wirkt auch Tino Eisbrenner. Er schenkt uns ein neues Gedicht und ich erinnere an einen Titel, der genau 30 Jahre alt ist und dazu passt. Mit Dieter Dehm, der schon etliche Male hier in der kleinen Audiodatei zu hören war, beißt sich Susanne Bonert. Sie erinnert an einen Artikel Neoliberale U-Boote, den sie im Mai veröffentlichte. Dieser soll nun einen Gegenartikel bekommen. In dem soll Dehm dafür plädieren, dass Linke mit Markus Krall, Hans-Georg Maaßen und Vergleichbaren zusammenarbeiten sollen. Brunert kommentiert, wer als Linke auch nur auf die Idee kommt, mit diesem braunen Pakt zusammenzuarbeiten, der hat nicht nur nicht mehr alle Tassen im Schrank, sondern steht auf der falschen Seite. Für Bonert steht fest, wer mit solchen Kapitalistenvertretern zusammenarbeiten will, der verharmlost auf ungeheuerliche Weise steinreiche neoliberale Netzwerke, die seinerseits auch hinter Pinochet und hinter Thatcher standen. Sie meint, Dehm fröne dem Motto, der selbsterklärte Feind meines Feindes ist automatisch mein Freund. Bonert scharf, niemals werde ich auf deren Lügen reinfallen und sie lügen, wenn sie jetzt plötzlich behaupten, sie seien gegen einen Krieg. Das lehrt die Geschichte, das lehrt ihr Manifest, das lehren ihre Reden. Das lehren ihre Programme und Agenten. Das lehrt auch die Zustimmung der AfD, deren Führungskräfte sich auch zu einem Teil aus diesem Thinktanks rekrutieren, zu allen anderen Kriegen, Waffenlieferungen und zur NATO. Ein interessanter Diskurs. Ich meine ja, ohne wissenschaftliche Grundlage kann man nicht links sein. Man muss Marx, Engels und Lenin nicht wie eine Bibel schwenken, aber man sollte sie kennen, in Argumentationsketten einbeziehen, auch kritisch und auch weiterentwickeln. Zur Sache nun, dem steht ja wohl auch für eine Wagenknecht-Partei, das hat er mir selbst erklärt. Vor über einem Jahr war ich da hundertprozentig dafür. Das Zeitfenster für eine Parteigründung abgelaufen ist meines Erachtens nach der großen Demonstration vor dem Brandenburger Tor, an der ich auch teilgenommen habe, die wir publiziert haben hier in der Audiodatei. So absurd es klingen mag, jetzt wiederhole ich noch einmal meine schräge Idee. Wagenknecht könne mit ihren Leuten gern nach Vorjustierung gleich in die AfD eintreten. Die Partei hätte dann einen linken Flügel, wäre nicht mehr ganz so rechts. Wagenknecht könne soziale Akzente setzen, die mit vielem von Björn Höcke wahrscheinlich sogar übereinstimmen würde. Ihre außenpolitische Friedensforderung entspricht ja im Wesen der Linie der AfD, die ich auch für glaubhaft halte, ohne die AfD zur Friedenspartei zu verklären. All das, was Bonert schreibt, ist ja richtig. Schaut man sich aber mal unvoreingenommen die Kriegskritiker an, die lautesten auch aus den USA. Die kommen oft aus CIA, aus Pentagon-Kreisen, sprechen auch im russischen Fernsehen. Militärfachleute, die wohl wissen, dass es für Russland keine Option gibt, vom Kurs signifikant abzuweichen. Weichen wir nicht ab, wird es zu einer Eskalation kommen. Wen wird diese treffen? Deutschland? Immerhin Täternation eines Krieges, für den es keinen Friedensvertrag gibt. Das ehemalige Besatzungsgebiet der Russen könnte man verminen. Wir sehen ja, wie schwer es den Ukrainern fällt, über die Minen im Donbass zu kommen. Oder aber gleich den Architekten der Krisen, die USA selbst. Kann keiner hundertprozentig abschätzen. Gefährliche Situation. Gestern sendete ich Jack Bo, NATO-Knecht, der das russische Wirken sogar völkerrechtlich anders bewertete. Auch anders als Sarah Wagenknecht, die ihre Argumentationsketten ja auch mit Begriffen wie Angriffskrieg, völkerrechtswidrig und Aggressor aufschraubt. Abschließend gehen wir davon aus, dass bei der NATO viele Leute sind, die neoliberal sein mögen, sich aber mit einem ebenfalls neoliberalen Russland lieber vertragen wollen, als die ganz große Eskalation zu wagen. Zu einer Figur wie Krall will ich mich nicht äußern. Vielleicht kauft dem dort Gold, ich nicht. Er generiert massig Klicks, der Fall Prigozhin. Tragen wir zusammen, ZLive News berichtet, seine Söldner drohen. Adresse Putin, wir starten durch, rechnen Sie mit uns. So die Überschrift im Text, was genau damit gemeint ist, ist noch offen. Aber Putin schon mal ins Bild gerückt. Der Express berichtet, ein US-Beamter äußert einen Verdacht, Geheimdienste wären sich sicher. Bodenluftrakete aus Russland war es dann wohl nicht, trotz Reuters Bericht. Bombe an Bord, Wall Street Journal. Weißrusslands Präsident Alexander Lukaschenko legt sich fest, Putin kann nicht hinter dem Attentat auf Prigozhin stecken. Gedanken machte sich auch Kollege Jens Zimmer von Infrarot Medien. In wessen Interesse hat der Tod Prigozhins jetzt eigentlich gelegen? In wessen Interesse liegt das? Und dann auch noch so theatralisch. Ja? Das ist ja wie ein James-Bond-Film. Flugzeuge und womöglich Explosionen, herabfallende Flügel und. Und das zu diesem Zeitpunkt, bei dieser geopolitischen Gesamtlage. Tja, in wessen Interesse liegt das? Wer hat das größte Interesse daran? Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Eine wichtige Erkenntnis, ja, und das auch offen zu sagen. Ich kann Ihnen nur versichern, das hat nichts mit Gut und Böse, ja, oder mit Moral zu tun. Es geht höchstwahrscheinlich auch nicht um Rache oder um Vergeltung. Ja, und vergessen Sie das, was Ihnen die Röpkes und Kiesewetters sagen. Die wissen es nämlich auch nicht. Das sind auch nur Interessenvertreter. Jens Zimmer, noch einmal der große Hit von Prigozhin. Der russische Flag, Vladlino Tatarskomo, написано «Добрая память». Ergänzt um einen Hit von Tino Eisbrenner, der kein Hit wurde. Anfang der 90er Jahre wurde ein Jessica-Comeback geplant. Prominenz wirkte im Hintergrund. Tino zeigte sich, ob seiner Texte nicht kompromissbereit, verlegte somit seine Laufbahn auf die Kleinkunstbühne, liefert auch einen Beleg für die Grenzen der Meinungsfreiheit 1993. Den Titel gibt es nämlich perfekt produziert, auch an alle, die sich 2020 als aufgewacht erklären. Ein Königreich verschwand im Sand, eine Mauer übers Meer. Für halbes Geld verkauftes Land trieb Legionäre her. Millionen Deserteure, die vor eingestürzten Toren der fremden Obrigkeit im Chor die neue Treue schworen. Das kriecht in meine Lieder, das fühlt mir in der Seele rum. Alexei Dankwart veröffentlicht ein aktuelles Gedicht von Eisbrenner, der Sache auf den Grund. Du lebst schon lange in MacPom, bist diesem Groß-Berlin entkommen und dein Ost-Berlin ersoff in gutem Geld. Nicht nur Häuser, Parks und Straßen, auch die Menschen, sie vergaßen jenen anderen Blick aufs Leben und die Welt. Und die Zeit dreht sich im Kreis, wieder 20er, wer weiß, ob wir die 33 überhaupt erleben. Vor dem Rathaus in MacPom steht ein SUV und vorn in der Scheibe siehst du Hakenkreuze kleben. Und du denkst, diese Idioten, ist das nicht eigentlich verboten wie unser Pionieremblem und FDJ? Doch die Herkunft der Maschine ist die liebe Ukraine und so ein kleines Hakenkreuz. Na nun, mein Gott. Nein, du willst das nicht vertiefen, da weckt man Hunde, die noch schliefen. Und wer kommt schon gerne selber auf den Hund? Dies ist das Land ohne Gewissen, fast jeder weiß, er wird beschissen, aber keiner will der Sache auf den Grund, bloß nicht der Sache auf den Grund. Du wirst langsam farbenblind, du siehst schwarz, wo grüne sind und wo rote sind, dann sagt man dir, sei braun und die braunen geben sich gelb und die gelben nehmen sich blau und ein Blinder sieht, er kann hier keinem trauen. Und du suchst dein Ideal, die alten Bücher im Regal, fängst du nach und nach zu lesen wieder an und du lernst noch einmal neu bei Neruda und Tolstoi und wie der Stahl gehärtet werden kann. In den Straßen fremder Städte stehst du neuerdings vor Schränken, alter Bücher zum Vertauschen und Verschenken, alle vier Bände stiller Don und du denkst, das kommt davon, den nicht gelesen, aber Staatsgeschicke lenken. Deine Kinder sind erwachsen und du verstehst nicht diese Faxen mit dem Gendern und dem 50. Geschlecht. Vielleicht ihr Weg zu rebellieren, vielleicht dein Weg zu nivellieren, aber den Goethe lasst in Ruhe und auch den Brecht. Deine Heimat ging verloren und das mit dem Neugeboren hat sie generell nur materiell gekonnt. Ja, da sind noch hin und wieder alte Freunde, alte Lieder, nur dein eigenes Lied, eine weggetretene Katze. In welcher Pelz, so oft zerrissen, paar Mal gekratzt, sogar gebissen, die Spur, jedoch so groß wie Bärentatze. Bloß nicht der Sache auf den Grund, mitgefangen, mitgehangen, bloß nicht das Kind gleich mit dem Bade ausgekippt, kann sich doch jeder mal verwählen, bloß nicht der Sache auf den Grund, wer aus der Herde tanzt, den beißt der Hund. Wo gnadenloser Unverstand zu Heldentum sich schwingt, wo wieder mal fürs Vaterland ein Völkerhass beginnt, in der Arena bin ich plötzlich einer unter vielen. Der erste Schein, er trifft nicht mich, die können noch nicht zielen. Das kriecht in meine Lieder, das brüllt mir in der Seele. Mein Königreich verschwand im Sand und ich auf hoher See. Der Wärme suchte immer, fand er Kälte, Eis und Schnee. Gekreuzigt wieder abgelenkt von der gewählten Pein. Gib es nur ein Jerusalem, wer wirft den ersten Stein? Der Schlager, wie diese genießen will, höre unsere Wellen. Radio Marabu und DDR1 Tino Eisbrenner. Aussicht herbstlich, laut Deutscher Wetterdienst. Auf dem blauen Stern, das Spiel des guten Kindes. Und selten glaub ich, dass ich brauche, was ich lern, als lieber Märchenprinz. Schneewittchen hat mich ausgelacht. Kann nicht mehr schlafen in Ich klapp das Märchenbuch zu und Winnetou hat nun Ruh. Ich geb das Meerschweinchen fort und auch den Japan im Port. Und lass den Märchenprinz zurück, dass endlich was passiert. Ich kämpfe mich nach vorne immer Stück um Stück, das habe ich kapiert. Luise seh ich nun nicht mehr. Die Schulzeit ist schon so lang her. Ich klapp das Märchenbuch zu und Winnetou hat nun Ruh. Ich geb das Meerschweinchen fort und auch den Japan im Port. We'll be right back. Märchen wozu und Winnetou hat's nen Ruf. Ich geb das Meerschweinchen fort und auch den Japan im Port. Ich klapp das Märchenbuch zu und Winnetou hat's nen Ruf. I'm oben in the charts durchgehend. Why not sail away on a tide of music and memories? The legendary 1970s radio station is now available in stereo all over the world. We are Radio North Sea International. I've seen the devil down sunset in every place, in every face. She don't want the limelight, but if you knew it, she lives a lie. She calls a paparazzi, then she acts surprised. Oh, oh, I know what she needs. She just wants the fame. I know what she thinks. Give it like a taste, running back to me. Cut it in the face, pray her soul to keep. Ooh, ooh, every night, she prays to the sky. It's all she ever wants to do. Faking underneath to be popular. Back to the dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell her soul to be popular. Popular. Just to be popular. Everybody scream cause she popular. She mainstream cause she popular. Never be free cause she popular. Money on top of me, money on top of her. Money on top of me, money on top of her. Daddy fuck with me cause you know I'm popular. I know that you see me. Time's gone by. Spend my whole life running from your flashing lights. Try to own it, but I'm alright. You can't take my soul without a fucking fight. Oh, oh, oh, I know what she needs. Oh, she just wants the fame. I know what she thinks. Oh, give it a little taste, running back to me. Pray yourself to keep ooh, ooh, every night. She prays to the sky, flashing lights. It's all she ever wants is begging on her knees to be popular. That's her dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell her soul to be popular. Popular. Just to be popular. Everybody's scream cause she popular. She mainstream cause she popular. Never be free cause she popular. Money on top of her. Money on top of me. Money on top of her. Shawty fuck on me cause you know I'm popular. Shawty fuck on me cause you know I'm popular. Money on top of me. Money on top of her. Money on top of me. Money on top of her. Shawty fuck on me cause you know I'm popular. Shawty fuck on me cause you know I'm popular. Eating it, money, I'm keeping it. I'm getting cash, I'm keeping it. Money on top of me. Money on top of her. Shawty fuck on me cause you know I'm popular. Popular, born to be popular. She ain't that 20 mil, but she running up. She can never be broke, cause she popular. Turn the webcam off for the followers. Faking on her knees to be popular. That's her dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell her soul to be popular. Just to be popular. Everybody scream cause she popular. She mainstream cause she popular. Never be free cause she popular. Fick alles mit die Sendung Nordsee International auf DDR1. I'm a gambler. Radio Norte International. Auf DDR1, DDR1 und nach mir Regina Toss. Der Mann mit dem Koks ist da. Halt doch die Schnauze, Nick Villager. Du hast kein Geld, ich hab kein Geld. Wer hat den Mann mit dem Koks bestellt? NDW aus Berlin, Lilly Berlin. R&I, Libo to Rocks on. Aus Berlin, Carsten Troika. Hi, hier ist Carsten Troika und ihr hört DDR 1. Julian Assange mit Mut und hellem Haar hat Sympathie, die seinem Kampf für Wahrheit galt. zeigte nun, was wirklich wahr war. Und Dokumente gab er weiter, Wort für Wort. Wenn Lügen einen Krieg entfachen, kann die Wahrheit Frieden machen. Wer bedroht hier wen und wie und warum, wussten wir nie. Alle Karten auf den Tisch, anders geht es nicht. Alle Karten auf den Tisch, anders geht es nicht. Ein Mann, der sich so sicher war, wir leben in der freien Welt, nur Illusion, das ist jetzt klar. Und Geld hat Macht, und Macht das Geld, man weiß das und man weiß es wieder nicht. Die Sonntagsreden sind vorbei, es braucht ein ewiges Gericht. Julian Assange muss endlich frei sein, wieder frei. Wenn Lügen einen Krieg entfachen, kann die Wahrheit Frieden machen. Wer bedroht hier wen und wie und warum, wussten wir nie. Alle Karten auf den Tisch, anders geht es nicht. Alle Karten auf den Tisch, anders geht es nicht. Fischer Rodeon mit Free Assange. Was haben wir getan? Was haben wir unterlassen? Wann wird Schweigen zur Qual? Wann haben wir keine andere Wahl? Was treibt die Menschen an? Und was lässt sie verstummen? Wann gehören wir zu den Guten? Und wann zu den Dummen? Wann verschließen wir die Augen? Wann wollen wir nichts mehr hören? Wann werden wir laut? Wann wollen wir niemanden stören? Er hat alles riskiert, eine Weltmacht blamiert, doch die Vasallen waren geschmiert. Schaut, wie der Rest von uns reagiert. Shame on us. Wann mischen wir uns ein? Wann sagen wir, es reicht? Ist unser Mitgefühl nur Schein? Ist Gleichgültigkeit so leicht? Wann stehen Menschen auf? Und wann bleiben sie liegen? Wann nimmt das Leben seinen Lauf? Wann wird Gerechtigkeit siegen? Wann fühlen wir seinen Schmerz? Wann blutet unser Herz? Lassen wir uns erpressen? haben wir schon wieder vergessen? Er hat alles riskiert, eine Weltmacht garniert, doch die Vasallen waren geschmiert. Schaut, wie der Rest von uns reagiert. Schemanas. Dennis Yücel kriegt Applaus. Assange fällt aus dem Leben raus. Er hat sich mit den Falschen angelegt, wird vom Verdrängen weggefegt. Sie zelebrieren ihre Macht, sie ziehen in ihre nächste Schlacht. Wird es die letzte sein? Es liegt an uns allein. The sounds of the season and the warmth of the holidays. It's R&R. Thank you. es mir nicht mag behagen, dass ich soll den Maulkorb tragen. Darum weine ich so sehr. Darum weine ich so sehr. Michel, warum weinest du so sehr? Michel, warum weinest du so sehr? Weil ich für die ungeheuren Heere zahlen muss, die Steuern. Weine ich so sehr. Darum weine ich so sehr. Michel, warum weinest du so sehr? Michel, warum weinest du so sehr? Weil sie mir mein Recht stibitzen und sie mir mein Blut verspritzen. Darum weine ich so sehr. Darum weine ich so sehr. Michel, warum weinest du so sehr? Michel, warum weinest du so sehr? Weil sie mir mein Geld verprassen und nicht sagen, wo sie's lassen. Darum weine ich so sehr. Darum weine ich so sehr. Aber Michel, weine nun nicht mehr. Aber Michel, weine nun nicht mehr. Stehe auf und sei kein Knecht, kämpfe Freiheit und dein Recht. Und dann weine du nicht mehr. Und dann weine du nicht mehr. Sag, wo ist Vetter Michels Vaterland? Sag, wo ist Vetter Michels Vaterland? Wo Belagerungszustand ein Recht ist und das Volk ein gehorsamer Knecht ist. Wo die Volksvertreter Philister sind und die ärgsten Heuler die Minister sind. Da ist Vetter Michels Vaterland. Da ist Vetter Michels Vaterland. Sag, wo ist Vetter Michels Vaterland? Sag, wo ist Vetter Michels Vaterland? Wo der Allerhöchste nicht Gott ist und wo Mut und Gesinnung mein Gott ist. Wo der Teufel mit Fürsten im Bunde steht und Einheit und Freiheit zugrunde geht. Da ist Vetter Michels Vaterland. Da ist Vetter Michels Vaterland. Sag, wo ist Vetter Michels Vaterland? Sag, wo ist Vetter Michels Vaterland? Wo das Laster bestirnt und gekrönt ist, wo die Wahrheit verfolgt und verpönt ist, wo nirgends für Freiheit noch Raum ist, wo die bessere Zukunft ein Traum ist und wo am Ende alles einerlei ist. Wenn es nun nicht gegen unsere Polizei ist, da ist Vetter Michels Vaterland. Da ist Vetter Michels Vaterland. Falschen Film, gefangen für eine unbestimmte Zeit. Und ich komm nicht raus aus diesem Irrenhaus, denn die Soap läuft mittlerweile schon weltweit. Hilf mir raus aus diesem Kino, will das Ende gar nicht sehen. Doch die Türen sind verschlossen, würd so gern nach Hause gehen. Kann der Story nicht mehr folgen und den Sinn auch nicht verstehen, warum so viele sich hier beugen und manche schon im Gleichschritt gehen. Sinn auch nicht verstehen, warum so viele sich hier beugen und manche schon im Gleichschritt gehen. Sponsoren zahlen für diesen Höllentrip. Ich hoffe, ein Gericht macht diesen Laden dicht und stoppt die kranken Fantasien der Regisseure. Denn in diesem Streifen gehen sie über Leichen, ganz ohne Bombardierung. Kaum ein Mensch versteht, worum es wirklich geht in dieser neuen weltweiten Inszenierung. Hilf mir raus aus diesem Kino, will das Ende gar nicht sehen. Doch die Türen sind verschlossen, würd so gern nach Hause gehen. Kann der Story nicht mehr folgen und den Sinn auch nicht verstehen, warum so viele sich hier beugen und manche schon im Gleichschritt gehen. Kann der Story nicht mehr folgen und den Sinn auch nicht verstehen, warum so viele sich hier beugen und manche schon im Gleichschritt gehen. Alemann aus Berlin mit Helf mir aus. Let's start with the big question. Who are you? Who are you? North Sea International. Number one hit radio. Das gibt etwas Straffes. Heino und das Wanders ist das Müllerslist. Das Wander ist des Müllers Lust. Das Wander ist des Müllers Lust. Das Wandern, das muss ein schlechter Müller sein, dem niemals fiel das Wandern ein, dem niemals fiel das Wandern ein, das Wandern, das Wandern, das Wandern, das Wandern, das Wandern, das Wandern. Vom Wasser haben wir's gelernt, vom Wasser haben wir's gelernt, vom Wasser. Das hat nicht Ruh bei Tag und Nacht, ist stets auf Wanderschaft bedacht, ist stets auf Wanderschaft bedacht. Das Wasser, das sehen wir auf den Rädern ab, das sehen wir auf den Rädern ab, den Rädern, die gar nicht gerne stille stehen, die sich bei Tag nicht müde drehen, die sich bei Tag nicht müde drehen, die Räder. Die Steine selbst, so schwer sie sind, die Steine selbst, so schwer sie sind, die Steine. Sie tanzen mit den Muntern rein und wollen gar noch schneller sein, und wollen gar noch schneller sein, die Steine. Oh, wandern, wandern, meine Lust, oh, wandern, wandern, meine Lust, oh, wandern. Herr Meister und Frau Meisterin, lasst mich in Frieden weiterziehen, lasst mich in Frieden weiterziehen und wandern, und wandern. One great song after another. You've heard the rest. Now hear the best. All the hits. We've got the greatest hits from the past 50 years. R&I. I like it. Sandy Schuart. R&I. Radio Nazi. Oldies. Fire! Internationals aus dem Jahr 1977. Rocking over the ocean, all over Europe, we are the mighty Internationals. Radio Nordsee auf DDR1, DDR1 und nach mir Regina Toss.

Hier bin ich, Regina Toss, DDR1, nimm das Lied als Souvenir. Yes. Von seiner charismatischen Soul-Stimmlage kann man sich so richtig einlullen lassen. Boah, der geht unter die Haut. Mr. Love genannt. Er ist der unumstrittene Herrscher der Schlafzimmer. Wie viele Kinder wohl gezeugt wurden, während seine tiefe Stimme in die Seele der Menschen eindrang. Hier ist Barry White. Göttern von Dinas Stimme. have arrived at the place where they open the hearts and fill them up with love. Filled with love, filled with love. This woman is pumping for you. As a mad thing starts. Oh, oh. Donde abriremos el corazón y lo llenaremos con amor, lleno de amor. El mío palpita por ti. Yeah. And a mad thing starts. Hagamos el último sacrificio. El último sacrificio. Und hier noch ein Lied von Tina. Now come on, baby.

Mensch, wie stark. In der Not hilft weder Zorn noch Lamentieren. Wer aus lauter Wut verzagt und nicht mehr tut, der wird verliehen. Ging noch einmal an uns vorbei, wir leben noch. Hurra, wir leben noch. Nach jeder Ebbe kommt auch eine Flut, wir leben noch. Gib uns in dies Gefühl nicht neuen Mut und Zuversicht. So selbstverständlich ist das nicht, wir leben noch. Hurra, wir leben noch. Nach all dem Dunkel sehen wir wieder Licht. Wir leben noch, der Satz bekam ein anderes Gesicht. So schlimm es ist, es hilft, wenn man das nie vergisst. Wir leben noch, wir leben. Hallo, hier ist Regina Torst und ich grüße ganz herzlich die Radiohörer von DDR 1. Viel Spaß! Und Olof Palme lebte von 1927 bis 1986. Er war Sozialdemokrat, Schweden, zweimal Ministerpräsident von 1969 bis 76 und 82 bis 86. Er galt international als Stimme für Abrüstung und Verständigung und setzte sich für die Belange der Dritten Welt ein. Nach seinem Tod gab es ihm zu Ehren in der DDR Olof Palme Friedensmärsche. Der Auftakt der Olof Palme Friedensmärsche war damals am 1.9.1987 in Stralsund. Palme wurde am 28. Februar 1986 auf offener Straße im Zentrum Stockholms mit einer Schusswaffe ermordet. Die Polizei tappte lange im Dunkeln. Bis heute nicht endgültig aufgeklärt. Olof Palme hatte sich angesichts des Wettrüstens zwischen Ost und West für einen atomwaffenfreien Korridor in Mitteleuropa ausgesprochen. Heute ist das Thema Völkerverständigung und atomare Abrüstung aktueller denn je. Deshalb zurück zur Tradition. Die Olof Palme Friedensmärsche. Original 1987 ab 1. September. Hierzu Initiator der Neuauflage Ronny Pogel. Märsche wurden damals von der DDR-Regierung geduldet. Gibt es heute zu wenig Friedensmärsche? Und deshalb möchten wir die Olof Palme Friedensmärsche auch dazu nutzen, dass die jungen Leute sich mal mit der Geschichte und mit der Historie auseinandersetzen und Zusammenhänge erkennen, denn sie haben die Zukunft noch vor sich und müssten eigentlich alles dafür tun, dass sie friedlich stattfindet. Der Auftakt der Friedensmärsche wird damals wie heute in Stralsund sein. Und zwar am Samstag, den 2. September 2023. Stralsund, 2. September 2023. Treffpunkt ist in Stralsund, der Olof-Palme-Platz um 16 Uhr. Olof-Palme-Friedensmarsch, 2. September 2023, 16 Uhr, Stralsund, Olof-Palme-Platz. Tanzmusik in meiner Sendung, nimm das Lied als Souvenir. In meiner Sendung nimm das Lied als Souvenir und heute Abend mehr ab 20 Uhr. Do you want a bump? für Sie Michael Jackson. DDR 1. Stop it. Das war meine kleine Tanzrunde und schalten Sie ein heute Abend 20 Uhr. So um 10 in der Disco fiel ein Mädchen mir auf, das ich vorher noch niemals hier gesehen. Schwarz ihre Haare, knapp 17 Jahre und ihre Augen schön. Und ich sah sie so an und ihr Blick hielt mir stand. Wunderbar, das ist mir nie passiert. Irgendwie hat mich das irritiert. Das wird heute ein ganz stimmungsvoller Nachmittag bei DDR 1 mit der Sendung Nimm das Lied als Souvenir. Und heute ganz viel mit Dagmar Friedrich. Ich kam sehr früh, denn die Sonne war kaum zu sehen. Ja, ich heute grad wunderschön. Der Nebel lag zart wie ein Schleier auf Baum und Strauch. Und mit dir kam ins Zimmer ein Morgenhauch. Beim Wiedersehen schien lachend die Sonne herein. Sie machte uns klar, draußen kann's schöner noch sein. Sieh's ein, komm in den Morgen, in den herrlichen Morgen. Komm, wir laufen mal barfuß durchs Gras. Denn dieser herrliche Morgen, der verspricht uns viel Freude und Spaß. Einen Moment, denn ich mach mir noch schnell mein Haar. Ach, warum gerade so bist du wunderbar? Hör auf, hol mir lieber mein Kleid aus dem Schrank. Sag mir erst, was bekomm ich dafür als Dank? Lässt du mich nicht los, wird uns der Morgen kaum sehen. Die Sehnsucht ist groß, doch du hast recht, lass uns gehen. Komm in den Morgen, in den herrlichen Morgen, schau die Sonne am Himmel, sie lacht. Komm in den herrlichen Morgen, komm, er ist für uns beide gemacht. Komm in den Morgen. Lockend ihr Blütenduft, zärtliche Stunden vergehen. Mit dir, mit dir, mit dir, nur mit dir. Und dann verklingt unsere Nachtmelodie. Das war ein Abend wie nie. Ein Wiedersehen gibt. Mit dir, mit dir, mit dir, mit dir, nur mit dir. Ja, diese Sommernacht hat es nun wahrgemacht, du bist genauso verliebt. Ja, sag doch ja, sag ja, sag ja. gewinnt uns wieder zur Nacht, zur Nacht. Geht ein Tag zu Ende, Einsamkeit steht vor der Tür. Wenn ich auch noch deine Hände und den Atem spür, du sagst, du willst zu mir stehen und gehst nie mehr fort von mir. Ich will immer mit dir gehen, darum sag ich dir. Glücklich sein, dass ich keine Zeit versäume, Sonnenlicht und Sternenschein. Nimm mich mit in deine Träume, lass mich nicht allein. Frederik, sie singt ein stimmungsvoller Abend. Und das, hoffe ich, haben Sie heute Abend, meine lieben Hörer. Ein stimmungsvoller Abend zeigt, dass wir tausend Träume noch haben. Da können wahre Wunder geschehen. Blieb die Zeit doch einfach stehen. Lasst uns gemeinsam schweben und heute die Nacht der Nächte erleben, in der noch wahre Wunder geschehen. Blieb die Zeit doch einfach stehen. Die Sterne Blitzen am Himmel und küssen den Mond. Ob auf dem Planeten Gewimmel noch irgendwer wohnt. Lasst uns gemeinsam träumen und niemals solche Nächte versäumen, denen wahre Wunder geschehen, blieb die Zeit doch einfach stehen. Tausend Träume noch haben, da können wahre Wunder geschehen, blieb die Zeit doch einfach stehen. Lasst uns gemeinsam schweben und heut die Nacht der Nächte erleben, in der noch wahre Wunder geschehen, blieb die Zeit doch einfach stehen. Ein stimmungsvoller Abend. Lasst uns gemeinsam träumen. Ein stimmungsvoller Abend. Lasst uns gemeinsam träumen. Ja, und jetzt, meine lieben Hörer, möchte ich eine Kollegin vorstellen. Was heißt vorstellen? Ja, Sie kennen sie natürlich, aber ich hatte sie noch nicht in meiner Sendung. Nimm das Lied als Souvenir bei DDR1 jeden Samstag zwischen 16 und 18 Uhr. Sie wohnt bei mir sogar um die Ecke in Hessen-Winkel, ich in Rahnsdorf. Und ich muss einfach sagen, zu dieser tollen Sängerin und Frau, Chapeau! Chapeau, Ducky. Sie ist eine echte Rampensau, wie wir so schön sagen in dieser Branche. Voller Energie und Power. Wir kennen uns schon seit Ende der 60er Jahre. Wir sind praktisch miteinander groß geworden in dem kleinen Ländle DDR. Und kürzlich habe ich von ihr ihr aktuelles Album bekommen und da habe ich mich sehr darüber gefreut. Ich habe mir ein paar Titel ausgesucht, Dagi hat es mir überlassen und nun wünsche ich Ihnen ganz viel Freude mit Dagmas Stimme, die Sie ganz bestimmt verzaubern wird. Mir, wenn ich dich verliere, lass die Rosen nicht verblühen.

das nicht sofort verstehe, dass ich mich so nach eurer Liebe sehn. Doch in diesem Moment schau ich dankbar zurück. Ich bin dieselbe, die ich einst war, doch ich sage euch gleich, zwar trage ich Seide und Sand, doch ich bleibe eine von euch. Mir war bestimmt vom Schicksal den Weg zu gehen, nein, ich wollte nicht nur im Schatten stehen und auf andere sehen, die sich sonnten im Glück. Ich wollte frei sein, sprach ihre Sprache und spielte ihr Spiel. Doch nichts hat mich jemals beehrt und niemals vergaß ich mein Ziel. Wein nicht um mich, Argentinien, ich habe dich nie verlassen. In schweren Zeiten, trotz Not und Schmerzen, lass einen Platz mehr in deinem Herzen. Wenn ich auch Reichtum und Ruhm erwarb, es kam mir niemals darauf an. Mag die Welt von mir denken, was immer sie will, macht Geld und Namen, was liegt schon daran, wenn ich alles verliere, solange mir eines noch bleibt, die Liebe des Volkes zu mir. Wein nicht um mich, Argentinien. Wein nicht um mich, Argentinien, ich habe dich nie verlassen. In schweren Zeiten, trotz Not und Schmerzen, lass einen Platz mehr in deinem Herzen. Mehr sag ich euch nicht, denn ihr wisst, dass ich große Reden nicht halten mag. Schaut mir nur ins Gesicht, ihr werdet darin sehen, dass ich die Wahrheit sah. Wein nicht um mich, Argentinien, ich habe dich nie verlassen. In schweren Zeiten, trotz Not und Schmerzen, lass einen Platz mehr in deinem Herzen. Wein nicht um mich, Argentinien. Das war Ducky Frederick. Und Stimmung kam bei uns 1976 auf. Die DDR schickte Dagmar Frederick, Jürgen Walter und mich zum Kopf d'Europe nach Villach, nach Österreich, des Wettbewerbs um den Europapokal der Schlagersänger. Ja, der fand zum 10. Mal statt. So etwas gab es wirklich. Und wir erreichten hinter der BRD immerhin mit Joy Fleming einen viel umjubelten zweiten Platz. Wir waren natürlich sehr glücklich darüber. Die Aufregung war natürlich groß und wir übernachteten alle vor dem Festival und waren wir mehrere Tage dort in Villach in einem wunderschönen First-Class-Hotel. Dagi und ich in einem großen Doppelbett. Nachmittags legten wir uns noch ein Stündchen schlafen, um abends dann richtig schön fit zu sein. Wir lagen Erschle an Erschle und plötzlich kam da eine ganz komische Bewegung in Gange. Die Deckenleuchte fing an zu wackeln. Das ganze Zimmer kam plötzlich in Bewegung und Dagmar schnauzt mich an und sagt, was machst du denn da? Ich sage, gar nichts. Da waren wir in ein Erdbeben reingerutscht. Wir hatten ein Erdbeben, es waren Gott sei Dank nur Ausläufer. Wir waren im Dreiländereck und deswegen unvergessen diese Teilnahme an diesem Festival. Aber die Freude über diesen zweiten Platz hat das alles vergessen lassen. Alles ging gut. Aber da kriegt man schon einen schönen Schreck. Und da sagt man schon mal, oh Gott, mein Gott, nein. Aber Dagi singt jetzt eine schöne Komposition von Michael Hansen. Und ich bin sicher, Michael Hansen ist auch schon da oben und wird zuhören bei diesem schönen Lied, was er für Dagmar geschrieben hat, das da heißt »Lieber Gott«. Heute Nacht, es war im Traum, fragte mich ein weiser Mann, hättest du ein zweites Leben, was fingst du wohl damit an? Lieber Gott, wenn's dir gefällt und ich käm noch mal zur Welt, lebte ich noch mal auf Erden, lass mich bloß dieselbe werden. Lass mich lieben, lass mich leiden, mal im Wohlstand, mal bescheiden. Lass mich fühlen, lass mich denken, Schmach vergeben, Glück verschenken. Lass mich irren, lass mich wissen, lass mich beten, lass mich küssen. Wenn ich mir was wünschen kann, hör dir meine Bitte an. Lieber Gott, wenn's dir gefällt und ich käm noch mal zur Welt, lass mich bitte all die Sachen ganz genauso wieder machen. Lass den Regen auf mich regnen, laut mich fluchen, leis mich segnen. Lass mich schwören, lass mich lügen, Gutes loben, Böses rügen. Lass mich lachen, lass mich weinen, lass die Sonne auf mich scheinen. Wenn ich mir was wünschen kann, nimm dich meine Bitte. Lass mich bitte all die Sachen ganz genauso wieder machen. Lebte ich noch mal auf Erden, lass mich bloß dieselbe werden. Das Beste, was uns passieren kann im Leben, sind unsere Kinder. Ich war 21, als mein Sohn Bert zur Welt kam. Dagi schon fast 40, als ihre Tochter Maxi das Licht der Welt erblickte. Kinder erziehen und dieser Beruf mit ständigem Unterwegssein, das alles unter einem Hut zu bekommen, Kinder, das war nicht so einfach. Und dann gibt es nichts Schöneres, wenn man dann sagen kann, zu unseren Kindern, wir sind auch beste Freunde. Ja, und das singt Dagi jetzt mit ihrer Maxi. Viel Freude beim Hören. Ich mag dich, weil du bist so, wie du bist. Und was du bist und wer du bist. Einfach meine Freundin, ganz ohne Neid und List. Dein Lächeln kommt von Herzen, dein Streicheln sowieso. Wenn wir zusammen lachen, ist das ein Lachen ohne Show. Du warst, du bist, du wirst es sein. Ist der Schmerz auch groß, ist die Hoffnung auch ganz klein. Du bleibst meine Freundin, meine beste Freundin für alle Zeit. Ich mag dich, weil du kannst das, was du kannst, und weil du's tust ganz ohne Angst, weil du von dir stets viel mehr als von anderen verlangst. Du bist wie Schokolade, manchmal ungesund für mich. Doch es wäre furchtbar schade, wenn es dich nicht gibt für mich. Du warst, du bist, du wirst es sein. Ist der Schmerz auch groß, ist die Hoffnung auch ganz klein. Du bleibst meine Freundin, meine beste Freundin für alle Zeit. Ich liebe dich, mein Kind, sei der Sturm und nicht der Wind. Wenn jemand dir was Böses will, sei wie ich, ich war mein Leben lang nicht still. Ich mag dich, weil du lebst und auch dann noch um mich schwebst, bis ein anderer es bestimmt und mir meine Mutter nimmt. Doch auch dann lebst du weiter, dein guter Rat wird nie verstummt. Ich hör ihn im Vogel zwitschern und in jedem Bienensumm. Du machst meine Welt lebendig, weil du niemals Ruhe gibst. Bist für mich so sehr notwendig, weil du mich von Herzen liebst. Du warst, du bist, du wirst es sein. Ist der Schmerz auch groß, ist die Hoffnung auch ganz klein. Du bleibst meine Freundin, meine beste Freundin für alle Zeit. Meine beste Freundin für alle Zeit. Ich kann noch so traurig sein, ist mein Kummer noch so groß, man lässt mich nicht mit ihm allein. Es gibt Menschen, die dann da sind, sie sind jederzeit für mich bereit, stehen mir bei mit Rat und Tat, teilen mit mir Freude und Leid. Und ich sag mir immer wieder, vergiss nicht die Freunde, vieles, was nicht geht, das geht dann doch ganz glatt, wenn man Freunde hat. Auch wenn du in Not bist, du wirst sehen, es wendet sich das Blatt, wenn man Freunde hat. Sie kennen weder Neid noch Hass und sie gönnen dir nur Gutes. Und wenn man sich länger nicht mehr sieht, dann vergisst man sich nicht ganz, ganz egal, was auch geschieht. Irgendwann trifft man sich wieder. Vieles, was nicht geht, das geht dann doch ganz glatt, wenn man Freunde hat. Auch wenn du in Not bist, du wirst sehen, es wendet sich das Blatt. Das waren Dagi Frederiken, ihre Tochter Maxi. Und es ist ja wirklich schön, wenn man Freunde hat. Ich hoffe, meine lieben Hörer von DDR1, wir bleiben auch Freunde. Denn mein Freund ist und bleibt immer das Radio. Danke, Ihre Regina Toss. In den endlos langen Nächten, in den Tagen ohne, mit mir zu sprechen, wer ist da und tröstet mich? Ja, mein Freund, ist das Radio, denn es lässt mich nie allein. Es ist immer da, wenn ich es brauch, denn mein Freund, ist das Radio, mein Begleiter sein und spielt all die schönen Lieder, die ich liebe und du auch. Dieses Lied, das sie jetzt spielen, dieses Lied, als es begann, dieses Lied, bei dem wir fühlten, dass das Lied für uns erklang. Unser Freund, ist das Radio, denn es lässt uns nie allein. Es ist immer da, wenn man es braucht. Unser Freund, ist das Radio, es möchte dir so viel erzählen, weiß oft nicht, wie fange ich an. Und dann kommt auf Ätherwelle die Musik, die alles kann. Unser Freund ist das Radio, denn es lässt uns nie allein. Es ist immer da, wenn man es braucht. Unser Freund ist das Radio. Spiel all die Schöne.